Stadt Castorno hier eingenommen. Am 28. Januar haben unsere Truppen nach entschlossenem Sturmangriff die Stadt und den großen Eisenbahnknotenpunkt Castorno hier eingenommen. Es wurden Beute und Gefangene eingebracht. Sie hörten soeben eine Sondermeldung des Informationsbüros der Sowjetunion über die Einnahme der Stadt Castorno durch die Sowjettruppen. Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!